1. Am Enged siebten Jahre sollte einen Schuldenerlass durch führen. 2. Die Regelung für diesen Erlass ist folgend. Jeder Gläubiger soll die Darlehen, die seinem Nächsten gewährt hat, erlassen. Darf seinen Volksgenossen nicht zur Rückzahlung drängen, denn es wird ein Erlass zu Ehren Jahwes ausgerufen. 3. Einen Ausländer dürft zur Rückzahlung drängen, doch was von ihrem Volksgenossen zu fordern hat, sollte erlassen. 4. Denn wird es kein Armen unter euch geben, denn Jahwe wird euch reichlich segnen in dem Land, das ihr Gott, euch als Erbesitz geben wird, damit es in Besitz nimmt. 5. Dies geschieht, falls wirklich der Stimm Jahwes, yours Gottes, gehorcht und sorgfältig all dies Gebot befolgt, die ich euch gebe. 6. Denn Jahwe, ihr Gott, hat euch den Siegen verliehen, why es euch verheißen hat, so dass weilen Volken lehen werdet, selbst aber nicht sind lehnen must, und überviel Volke herrschen werdet, waren kinis über euch herrschen soll. 7. Wenn es unter euch einen Armen gibt, einen ihr Volksgenossen in einer ihr Stadt in dem Land, das Jahwe, ihr Gott, euch gibt, so sollte nicht hartzig sein und ihr Hand vor ihrem armen Volksgenossen nicht verschließen. 8. Vielmehr sollte ihr Hand für in offenen und im Gern lehen, so viel in seinen not benötigt. 9. Hütet euch davor, das in ihrem Hasen kein niedertraktige Gedank aufsteigt, namlich, das siebte Jahr, das Jahr des Erlasses, ist nahe. Und das nicht missgunstig auf ihren armen Volksgenossen blickt und ihm nichts gibt, denn wenn dann deinetwegen zu Jahwe schreit, wird ein Schuld auf euch lasten. 10. Sollt ihm geben und debi nicht verdrießlich sein, denn wegen einer solchen Tat wird Jahwe, ihr Gott, euch bei all ihrem tun und bei allem, was ihr Hand unternimmt, segnen. 11. Denn es wird niemals an armen im Land fällen, darum gebiet ich euch, offnet gern ihr Hand für ihren Bedürftigen und armen Volksgenossen in ihrem Land. 12. Wenn sich euch eine ihr Volksgenossen, ein Hebräer oder ein Hebräerin, verkauft, so soll sechs Jahr lang ihr Sklave sein, im siebten Jahr aber sollt in frei ausgehen lassen. 13. Und wenn in frei lasst, sollt in nicht mit leeren Handen sehen lassen. 14. Vielmehr sollt im von ihren Schafen, von ihr 10 und aus ihr Kälte ein angemessen Mensch mitgeben. Von dem, womit Jahwe, ihr Gott, euch gesegnet hat, sollt im geben. 15. Und sollt daran denken, das Orcher Sklaven in Ägypten wort und Jahwe, ihr Gott, euch befreit hat, die Schaub gebiet ich euch hüt dies. 16. Falls aber zu euch sagt, ich will nicht von dir wegziehen, weil euch und ihr Haus lieb gewonnen hat, das im bei euch gutging, 17. So nehmt den Freeman und bort in Dirch sein or in die Tur, dann ist für immer ihr Sklave, und auch mit ihr Sklave in Solter so verfahren. 18. Es darf euch nicht schwer fallen, wenn in Freilassen must, denn hat euch sechs Jahr lang das Doppelte des Lons eins Tagelones abverdient, und so wird Jahwe, ihr Gott, euch in allem segnen, was tat. 19. Jeds manlich erstgeboren Tier, das euch unter euren Rinden und Schafen geboren word, sollte Jahwe, ihrem Gott, wehen, mit den erstgeboren in ihr Rinde dürft nicht arbeiten und die erstgeboren in ihr Schaf dürft nicht scheren. 20. Und der Stat, die Jahwe wollt hat, must sie Jah für Jah mit ihr Family vor Jahwe, ihrem Gott, verzehren. 21. Wenn sie jedoch einen Makel haben, lahm oder blind sind oder irgendeinen anderen schlimmen Makel aufweisen, so dürft sie Jahwe, ihrem Gott, nicht opfern. 22. An ihrem Wohnort must solche Tier essen, so will der Unrein als auch der Reiner, wie ein Gesell oder einen Hirsch. 23. Nur Blut dürft nicht geniessen, auf die Erde must es fließen lassen wie Wasser.